Nummer 1. Sie hören eine Information auf einer Blumenausstellung. Verehrte Gäste, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir heute zwei große Veranstaltungen haben. In Halle 13 um 14 Uhr wird Ihnen die Firma Flower zeigen, wie Sie Ihren Garten, Balkon oder Terrasse auch in den Wintermonaten zu einer kleinen Oase verwandeln können. Darüber hinaus wird Ihnen das Fidelius Pflanzenladenteam zeigen, wie Ihre Pflanzen auch während einer längeren Abwesenheit Wasser bekommen können. Ab 18 Uhr erhalten Sie an allen Blumenständen die Pflanzen zum halben Preis. Gladiolen und kleine Bäumchen für nur 15 Euro. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß auf der Blumenausstellung.